Schläfst du schon? Nee, das geht irgendwie nicht. Wieso geht denn das nicht? Na, weiß auch nicht. Es ist so hell hier. Du hast auch diese Sterne da an der Tapete, siehst du das? Ja. Wo kommt eigentlich das Leuchten her? Ich kann das nicht bei schlafen. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, warum diese Sterne da an der Wand. Das Licht ist doch aus. Und das ist doch auch kein Strom in der Wand. Oder ist das durch die Stromleitung? Ich weiß es nicht. Na, vielleicht ist das. Naja, eigentlich haben wir ja so das schon mit Strom aus der Leitung und nicht so diese Stromfelder wie Tesla, die er mal sich ausgedacht hat. Ja. Das stimmt, eigentlich sollten die nicht leuchten, ne? Weil durch die Tapete und die Betonwand, die wir da haben, das ist doch auch eine schwere tragende Wand. Da kann doch der Strom aus den Stromleitungen, da geht doch auch keine Stromleitung lang. Da ist doch kein Lichtschalter an der Wand. Nee, eben. Das ist doch unlogisch. Warum leuchtet dann da die Sterne an der Wand? Ich frage mich das die ganze Zeit. Na, vielleicht. Also vielleicht wohnen da so kleine Wesen drin, die Taschenlampen haben, die anmachen, weil die sich im Dunkeln fürchten. Ah, okay. Aber die müssen dann doch ganz klein sein, weil guck mal, der Mond, der ist ja vielleicht ein paar Zentimeter nur groß. Ja. Und da passt doch vielleicht nur ein so ein Wesen rein. Nee, die sind super winzig klein. Ne? Okay. Also die sind im Verhältnis zu Ant-Man. Okay. Ungefähr so klein wie Ant-Man im Verhältnis zu uns. Aha. Und wie kommen die da hin? Haben die da. Ist das dann deswegen, weil wenn wir hier das Licht ausmachen, dass die dann Licht brauchen und dann bei sich zu Hause im Wohnzimmer dann den Fernseher laufen haben? Oder wie muss man das? Wie glaubt man das? Genau. Ja, also ich glaube ja, dass das so eine kleine Kultur ist. Also ich glaube, die waren schon vor uns da und die haben sich jetzt so angepasst an uns. Wir nehmen die halt immer nicht wahr, weißt du? So wie viele Insekten ja nicht wahrgenommen werden. Aber irgendwer hat das da doch drauf gemacht, auch die Tapete. Die haben sich doch nicht in Form von einem Mond oder von dem Raumschiff oder von dem Elefanten dann oder von dem Stern da angesiedelt. Das muss doch jemand dahin gemacht haben, auf die Tapete. Naja, ich glaube, die wohnen quasi in dem Material, aus dem der Stern besteht. Hm. Also ich glaube, dass der hohl ist. Ja. Ist ja meistens, wenn man das so anfasst, ist ja so ein bisschen so plastikartig, ne? Hm. So ein bisschen. Und ich glaube, dass die hohl sind und dass diese kleinen Leute da reingegangen sind. Hm. Weil sie halt sonst, wenn sie so frei rumlaufen, werden die ja ständig zertrampelt von uns. Also das ist praktisch so ein sozialer Wohnungsbau für Leuchtemännchen. Ja, und die machen deshalb immer das Licht an, wenn wir das Licht ausmachen, weil die Angst haben, dass wir trotzdem auf ihn rumtrampeln, weil die sind so klein, dass sie das ganze Verhältnis, in dem wir leben, nicht verstehen. Ja. Und halt denken, wir könnten auch über die Wände laufen und damit wir nicht versehentlich auf ihre Sternenbehausungen treten. Kommt dann auch da der Begriff, ja, ich gehe die Wand hoch, dass man da unter Umständen die Leuchtewesen dann kaputt tritt? Ja. Ja. Weil, weißt du, dann sind die Leute wie du, die können nicht schlafen und wenn die lange genug nicht schlafen konnten, dann werden die aggressiv. Ja. Und dann treten die absichtlich auf die ganz leuchtenden Sterne drauf. Jetzt ist es ja so, wenn es nach einer Zeit ist, da ja ganz alles dunkel. Ja, weil die Batterien von den Taschenlampen alle sind. Ja, aber wenn man das Licht wieder anmacht und dann wieder ausmacht, ist es wieder ganz hell. Wie funktioniert das? Dann sind das Solartaschenlampen oder wie muss man das denken? Ja, genau. Also die ziehen quasi, die beziehen die Energie aus unserem elektrischen Strom, so wie wir eben Solarstrom beziehen. Und die sind dann halt irgendwann alle die Batterien von den Taschenlampen, von den winzigen Leuten. Das müsste man doch eigentlich, müsste man mal hingehen und die Technologie vergrößern. Und ich meine, bei uns ist ja auch einmal am Tag ganz viel Licht da. Ja. Und dann hat man nachts ganz viel Licht, weil das leuchtet dann ja so ein bisschen nach und das ist dann ja kostenlos. Ja, aber dann können die Leute alle nicht schlafen, dann werden sie aggressiv. Das wollen wir ja gar nicht, weil so viele Leute können ja bei Licht nicht schlafen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Licht können die nicht schlafen. Aber dann lassen die doch das Licht auch nachts an. Die schlafen doch auch nachts, die Leuchtewesen. Oder schlafen. Also weißt du, so Menschen wie du und ich, wir können dann oft nicht schlafen, wenn es zu hell ist. Aber wann schlafen die Leuchtewesen, wenn die nachts die ganze Zeit Licht anhaben? Tagsüber. Aber dann ist es doch auch hell. Ich glaube, dass das Plastikdingens von den Sternen das so ein bisschen dimmt. Und vielleicht sind die auch anders als wir. Vielleicht brauchen die das Licht auch, damit sie. Aber wenn das die gleiche Farbe hat wie für uns, dann ist die Welt, in der die leben, ja ganz gelb. Ja, vielleicht mögen die das. Oh, so gelb-grün, so Neon-Leuchtegrün. Genau. Ja, ist ein bisschen wie beim Zauberer von der Smaragdenstadt. Da war ja auch alles grün. so Smaragdgrün, weil die das so toll fanden, also die Klamotten die, und das, alles und so. Sind das smaragdgrüne Leuchtewesen? Ja, naja, nicht Smaragdgrün, weil Smaragdgrün wäre ja dunkler, aber im Prinzip so ähnlich, ja. Ist das denn, wie ist das denn bei so Nachtlichtern? Wenn du die Steckdose steckst, dann haben die doch auch so ganz wenig Licht und sind meistens auch so grün. Ja. Ist da dann auch so eine Zivilisation von den Leuchtewesen drin? Vielleicht ist das so eine Batterietankstelle für die Leuchtewesen, weil da geht ja der Strom direkt rein aus der Steckdose. Okay. Und dann können die Leuchtewesen da hingehen und ihre Batterien auch aufladen. Ja. Und vielleicht gehen die da morgens immer hin, weil diese Nachtlichter in der Steckdose, die leuchten ja auch morgens noch. Und dann sind die... Ist das vielleicht die Leuchtewesen-Disco? Weil die kriegt man ja auch in bunt. Also da sind da so Muster drauf. Und ich meine, wenn die ganz klein sind und die sehen dann diese Muster, denken die dann vielleicht, dass das deren Götter sind? Weil wenn da so eine bunte Giraffe drauf ist, dann kann das ja sein, dass die glauben, dass die Giraffe Gott ist. Oder eine Gottheit. Ja, so eine Tiergottheit wie bei den alten Ägyptern. Genau. Und glauben vielleicht die Leuchtewesen, dass die Welt... Also es gibt dann ja Leuchtewesen, die wohnen in dem Mond. Und es gibt dann Leuchtewesen, die wohnen in den Sternen. Und das gibt es doch auch mit Pokémons, dass die leuchten nachts. Und dann denken die vielleicht, Pikachu ist der Himmel. Weißt du, was mir da gerade für ein gruseliger Gedanke kommt? Mm-mm. Wenn das bei den Leuchtewesen so ist, vielleicht ist das bei uns auch so. Vielleicht wissen wir das noch nicht, dass wir auch in so einem... Weißt du? Dass wir auch in einem großen Pikachu wohnen? Ja. Okay. Dass die Erde quasi oder unser Sonnensystem vielleicht auch nur so ein hingebautes Leuchtesystem ist für eine andere, die viel, viel, viel, viel größer ist als wir. Ich hab immer geglaubt, der Sternenhimmel ist, dass jemand was so in den schwarzen, das schwarze Tuch so reingeprickelt hat und so Löcher reingemacht und deswegen sehen wir die Sterne. Ich dachte, das wäre so. Ja, vielleicht ist das so. Wäre denn so eine große Prickelnadel, dass man das machen kann? Ich weiß es nicht, aber ich will den nicht treffen. Ich habe als Kind immer daneben geprickelt. Oh mein Gott, das würde einiges erklären. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, aber zurück zu den Leuchtewesen. Es gibt ja auch so Nachtlichter, die projizieren Sterne an den Himmel. Also so Muster und auch so Geschichten und so Wellen. Machen die das dann selber? Haben die dann selber Autos und Sterne da drin in dieser Disco? Ist das so wie mit diesen Kapseln, die wir in den Weltraum schicken, um Kontakt zu Aliens aufzunehmen? Wo dann auch so Informationen drin sind über wie groß wir sind im Verhältnis zur Kapsel und wo sich unser Planet befindet, also wo die Kapsel losgeschickt wurde und so. Da haben wir Wissenschaftler irgendwelche ganz kryptischen Sachen da reingebastelt, die angeblich universell verständlich sind, aber ich bin dran gescheitert. Und vielleicht machen das die kleinen Leuchtewesen auch so. Vielleicht ist ja jeder einzelne Leuchtestern so wie bei uns die Erde. Und die versuchen halt auch zu anderen Planeten mit intelligenten Zivilisationen Kontakt aufzunehmen, weil die sehen sie so ganz weit am Rand leuchten. Irgendwie, weißt du, also wenn der eine Stern so hier drüben klebt an der Wand und der andere an der anderen Wand, so übers Eck oder so, dann sehen die das ja vielleicht so ein bisschen in der Ferne, so wie wir ja manchmal auch die Venus sehen können und so. Und vielleicht denken die sich, hey, wenn das da auch leuchtet, dann leben da bestimmt nochmal so ähnliche Leute wenigstens wie wir. Das heißt, es gibt Gruppen, die halt Sterne projizieren, weil die Kontakt aufnehmen wollen zu den Leuten, die auf einem Stern wohnen. Mhm. Und es gibt Leute, die projizieren dann einen Mond oder ein Pokémon, weil die glauben, dass man dann damit Kontakt aufnimmt. Oder ein Bob der Baumeister oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Weil das sind ja alles die Figuren, die sie auch gesehen haben in den Nachtlichtern, ne? In den bunten Sachen und so. Und das sind ja ihre Tempel im Prinzip, könnte man sagen, ne? Ja, ich finde das spannend. Also ich würde ja gerne mal die Leuchtewesen auch besuchen. Glaubst du, dass man das irgendwann kann, dass man irgendwann da runtergehen kann, also in diese Sterne auch rein? Weil ich habe das mal gesehen bei der Sendung mit der Maus. Normalerweise sind die ja sehr zuverlässig. Und dann haben die aber gezeigt, dass das da drauf gemalt wird mit den Leuchtefarben. Und ich glaube dir, dass das so ist mit den Leuchtewesen. Das macht ja auch total Sinn, weil das... Ist doch immer so, also wenn du irgendwo das Licht ausmachst und jemand kann nicht genug sehen, dann muss natürlich Licht angemacht werden, ist ja ganz klar. Aber ich habe das aber gesehen, dass bei der Maus, dass das da drauf geschmiert worden ist. Jetzt weiß ich aber nicht, was richtig ist. Na, ich glaube, das stimmt beides. Also. Das heißt, die Leuchtewesen wohnen in einem großen Farbtopf? Nee, ich glaube, die wohnen vorher in den durchsichtigen Sternen. Und wenn die dann aber mit ihren Taschenlampen leuchten würden, wäre das so grell, dass wirklich niemand damit schlafen könnte. Und ich glaube, dass diese gelbe Farbe, die da, was du bei der Sendung mit der Maus gesehen hast, die da drauf geschmiert wurde, die dämpft das Licht ein bisschen, damit es angenehm leuchtet für uns. Ja, das hatten wir ja schon mal, ja genau. Ja. Genau, ja, das klingt logisch. Ja, das klingt plausibel. Ja. Hm. Ja, genau. Und damit es auch eine schöne Farbe hat und so, weil sonst wäre das wirklich nur so dieses, so wie diese Xenon-Scheinwerfer bei den Autos, wo man irgendwie, wenn man denen entgegenfährt abends, voll geblendet wird und nichts mehr sieht, weil die so ganz grell weiß-blaues Licht haben. Und damit das nicht so ist mit den Behausungen von den kleinen Leuten, machen die da die gelbe Farbe drauf, die das Ganze ein bisschen dimmt, weil gelbes Licht ist ja immer wärmer und gemütlicher als weißes Licht. Wie heißen die? Die kleinen Leute. Leuchtewesen. Die Leuchtewesen. Das weiß ich nicht, ob das jemand weiß. Also, weil die sind ja so klein, die reden ja auf einer ganz anderen Frequenz als wir. Hm. Du weißt ja gar nicht immer alles. Oh Mann. Soll ich mal rumfragen? Frag mal deine Hörerschaft, ob die das vielleicht weiß. Habt ihr eine Ahnung, wie diese Leuchtewesen heißen, die in diesen kleinen Leuchtesternen und Monden wohnen, die man an der Wand kleben hat? Also wenn ihr das wisst, das wäre voll super, wenn ihr uns das sagen würdet oder schreiben würdet. Weil vielleicht kann man mit denen reden. Ja. Vielleicht kann man dann, also die sind ja alle noch wach. Man sieht das ja, da ist ja überall Licht an. Ja, und dann ist man gar nicht, da muss man gar keine Angst vorm Einschlafen haben, Nein. Wenn man alleine ist, weil man ist ja gar nicht alleine und man hat jemanden zum Unterhalten da. Und dann krabbeln die Leuchtewesen den bösen Leuten in die Nase und dann müssen die ganz doll niesen. Und leuchten dabei aus der Nase. Ja. Also hat man in der nächsten Nacht auch so einen leuchtenden Niesfleck an der Wand. Genau. Das ist cool. Das mag ich. Ja, ich glaube, jetzt kann ich auch beruhigt schlafen, weil jetzt weiß ich ja, dass mir nichts passieren kann. Die passen ja auf mich auf, die Leuchtewesen. Genau. Aber vielleicht könnt ihr uns wirklich mal sagen, wie die Leuchtewesen heißen. Schreibt doch mal eine Nachricht. Das wäre schön. Und ich glaube, wir sollten jetzt schlafen gehen, oder? Damit die Leuchtewesen ihre Taschenlampen anmachen ja, können. Ja, genau. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?